Kritikerhymnen und Fangesänge hat die deutsche Filmemacherin Maren Ade in Cannes für ihr Vater-Tochter-Drama Toni Erdmann geerntet. Auch die internationale Presse überschlug sich über den Witz dieses ersten deutschen Beitrags im Wettbewerb seit langem. Aber die Juroren hatten schon zu verstehen gegeben, dass sie nicht gern erwartbare Entscheidungen treffen. Und so ist Maren Ade heute ganz leer ausgegangen bei der Preisverleihung in Cannes. Die Goldene Palme geht an den britischen Filmemacher Ken Loach, der sich mit bewegenden Worten bedankte und auf die Verantwortung der Filmemacher hinwies. Now, cinema has many traditions. One tradition it has is to be a cinema of dissent and a cinema to represent the interests of the people against those who are powerful and mighty. And I hope this is a tradition that we can keep alive. Because there is a danger now of despair. And when there is so much despair, the people from the far right take advantage. And some of us who are old have remember what that was like. So we must give a message of hope. We must say another world is possible and necessary. Eine andere Welt ist möglich, das sagt und glaubt Ken Loach, der heute die Goldene Palme in Cannes bekommen hat, ein aufrechter Kämpfer für die Menschlichkeit. Anke Lewecke in Cannes, Ken Loach ist ja wirklich einer der Großen des europäischen Kinos. Er hat die Goldene Palme auch schon mal bekommen. Braucht er wirklich noch eine zweite? Ach, ich habe einfach schon unheimlich Respekt vor Ken Loach, vor diesem kämpferischen Regisseur, dessen Filmen man wirklich sein soziales und aufklärerisches Anliegen anmerkt. Und der fast 80-jährige Ken Loach steht ja in der Tradition des britischen, auf Deutsch übersetzt würde man sagen, Spülsteinkinos. Und damit sind ja so Filme gemeint, die ganz selbstverständlich einfach ihre Kamera in den Alltags- und Arbeitswelten installieren. Und das englische Kino hat ja auch so viele wahrhaftige Gesichter und wahrhaftige Gestalten und Typen. Und jetzt ist Ken Loach vielleicht kein großer Formalist, aber er ist immer sehr bei seinen Figuren, entwickelt von deren Lebenssituationen heraus eben die Geschichte, erklärt sich mit ihnen solidarisch. Und das ist jetzt der Titelheld Daniel Blake. Der Mann ist herzkrank, er darf eigentlich nicht mehr arbeiten, aber er kriegt die Invalidenrente verweigert. Was macht man nun, wenn man überleben möchte? Wenn man ständig in einer Warteschleife hängt und keiner einem zuhört, wenn man Online-Formulare ausfüllen muss, obwohl man noch nie vor dem Computer gesessen hat, wenn einfach das ganze Sozialwesen immer mehr privatisiert wird. Und Ken Loach zeigt einfach, dass es ein System ist, was die Menschen demütigt und erniedrigt. Aber es ist jetzt kein Betroffenheitskino, weil dieser Daniel Blake eben richtig ein Überlebenskämpfer ist. Er kämpft für seine Rechte als Bürger in einer Demokratie. Und deshalb hat der Film eben auch was Utopisches und weist eben einen Weg heraus aus der Misere. Jetzt schien ja allen schon klar zu sein, dass Maren Ade unbedingt für ihre Komödie Toni Erdmann da ausgezeichnet wird. Und sie hat gar nichts bekommen. Was glauben Sie, woran das lag? Ich habe auch keine Ahnung, woran es lag. Aber ich meine, man kann nie in den Kopf einer Jury reinschauen. Und so ein Preis für Maren Ade wäre hier vielleicht noch das Sahnehäubchen gewesen. Aber ich meine, sie ist doch trotzdem die große Gewinnerin. Sie hat unheimlich tolle Kritiken bekommen. Sie hat den Fipreschi-Preis gewonnen, also den Preis der internationalen Filmkritiker. Der Film ist überall gut verkauft worden. Und ich kann nur sagen, das ist ja eine Komödie, wo man nicht über die Menschen lacht, sondern mit den Menschen, wo man eben die tiefe Verzweiflung von Vater und Tochter einfach auch spürt hinter den absurden Situationen, dass sie jetzt mittlerweile in verschiedenen Welten leben, die sich nicht mehr berühren. Und dieser Film, ich konnte mit Kollegen aus dem Iran, aus Korea, Japan reden, hat einfach die Menschen überall bewegt und der wird seinen Siegeszug noch machen. Und es ist doch eher schade für Cannes. In Cannes hieß es dieses Jahr immer wieder, ach, es sind doch eben diese großen alten Leute, die hier nur gezeigt werden. Oder es wurden viele Filme mit Stars gezeigt, die dann aber letztlich peinlich waren. Ja, und dass jetzt Maren Ade gar nichts bekommen hat, dass diese junge, neue, frische Stimme überhört wurde, ist ja eigentlich auch schade für dieses angeblich weltwichtigste Filmfestival. Hat die Jury denn sonst gute Entscheidungen getroffen? Also ich meine, ich muss sagen, in diesem Jahr in Cannes wurde vielfach hinter den Filmen gebuht, jetzt auch bei der Preisverleihung, wo ich sagen muss, ich saß nicht im großen Saal, sondern wir haben immer so einen Saal, wo die ganzen Journalisten sitzen. Da wurde bei dem großen Preis der Jury doch sehr gebuht. Der ging an Xavier Dolan für seinen Film Bis Reise ans Ende der Welt. Und der Franco-Kanadier wird hier so, der ist 27 Jahre alt, gilt als Wunderkind der Szene. Und eigentlich mag ich seine Filme unheimlich gerne. Das sind so, die haben sowas Opernhaftes, die werfen wirklich die Gefühlsmaschinen an, die sind grädellaut, immer Familiendramen, jetzt ist es auch ein Familiendrama, ein Sohn kehrt nach langer Zeit wieder zurück und es ist aber alles beim Alten, die Mutter schreit, die Schwester kifft, der Bruder brüllt nur rum, aber das Ganze muss man sich eben vorstellen wie eine Oper, die im dritten Akt einsteigt, man weiß überhaupt gar nicht, warum die sich alles streiten und eben auch bei der Verleihung war Xavier Dolan so eine richtige Drama-Queen. Er hat so eine Rede gehalten, ach, sein Kino, da geht es um Menschen, die einfach geliebt werden wollen. Und dann fing er selbst an zu weinen. Und man hat aber gespürt, dass das alles so unecht ist wie sein Film. Also da hat selbst die Jury, die ihm ja diesen Preis gegeben hat, wirklich peinlich nach unten geschaut, weil die saßen mit auf der Bühne. Das konnte man ganz schön beobachten. Ganz kurz noch, Frau Lebecke, gab es einen, der leer ausgegangen ist, was Ihnen besonders leid getan hat? Ja, ich finde einfach, der rumänische Film Sierra Nevada, das war formal ein unglaubliches Experiment, ein Kammerspiel, was einen 3 Stunden während einer Trauerfeier mit in ein Wohnzimmer nimmt. Und man kriegt einfach so eine ganze zerrissene Gesellschaft in Mikrokosmos da vorgeführt. Der Film ist großartig gespielt. Man weiß nie, wo die Kamera ist. Die ist immer nur so im Türwinkel. Man kriegt so Gesprächsfetzen mit, aber trotzdem das ganze Sittenbild einer Gesellschaft. Anke Lebecke live aus Cannes, wo heute die 69. Filmfestspiele mit der Preisverleihung zu Ende gegangen sind. Und wer schon neugierig auf Toni Erdmann ist, der Film soll am 14. Juli in die deutschen Kinos kommen.